Abschnitt 11 von Andersens Märchen Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen, Teil 2. Eines Tages strandete hier ein Schiff. Eine Kiste mit seltenen Blumenzwiebeln trieb ans Land. Man nahm einige und warf sie in einen Topf. Man glaubte, dass sie zu essen wären. Andere verfaulten im Sande. Sie gelangten nicht zu ihrer Bestimmung, die Farbenpracht, die Herrlichkeit, die in ihnen lag, zu entfalten. Würde es Georg besser ergehen? Mit den Blumenzwiebeln war es bald vorbei. Er hatte noch Jahre zu leiden. Niemals fiel es ihm noch einem anderen dort oben ein, wie einsam und einförmig die Tage vergingen. Es gab Vorlauf zu tun, zu hören und zu sehen. Das Meer selbst war ein großes Lehrbuch. Jeden Tag bot es eine neue Seite. Meeresstille, hohle See, leichter Wind und Sturm. Strandungen waren die Glanzpunkte, der Kirchgang war ein Festtagsbesuch. Doch von den Besuchen war einer im Fischerhause besonders willkommen und er wiederholte sich zweimal im Jahre. Es war der Besuch des Onkels mütterlicherseits, eines Aalhändlers aus Fjaltrung, droben bei Bovjerk. Er kam mit einem rot angestrichenen Wagen voller Aale. Der Wagen war wie ein Kasten verschlossen, mit blauen und weißen Tulpen bemalt und wurde von zwei Falbenochsen gezogen. Georg erhielt die Erlaubnis, ihn zu fahren. Der Aalhändler war ein guter Kopf, ein munterer Gast. Er führte stets ein Fässchen mit Branntwein mit sich herum. Jeder erhielt daraus ein Gläschen oder eine Kaffeetasse voll, wenn nichts anderes zur Stelle war. Selbst Georg erhielt, so klein er war, einen guten Fingerhut voll. Das geschehe, um den fetten Aal niederzuhalten, sagte der Aalhändler, und er erzählte dann immer dieselbe Geschichte, und lachte man, so erzählte er sie sofort noch einmal, und da sie für Georgs Jugend und Mannesalter Bedeutung gewann, müssen wir sie wohl hören. Draußen im Flusse schwammen Aale, und die Aalmutter sagte zu ihren Töchtern, als sie baten, ein kleines Stück die Aue hinaufschwimmen zu dürfen, »Geht nicht so weit«, sonst kommt der böse Aalstecher und tötet euch alle zusammen. Aber sie gingen zu weit, und von den 8 Töchtern kamen nur 3 wieder zur Aalmutter zurück. Sie jammerten. Wir waren nur ein wenig vor die Tür gegangen, da kam der böse Aalstecher und stach unsere 5 Schwestern tot. Sie kommen noch wieder, sagte die Aalmutter. Nein, sagten die Töchter, denn er zog ihnen die Haut ab, schnitt sie in Stücke und briet sie. Sie kommen noch wieder, sagte die Aalmutter. »Ja, aber er aß sie.« »Sie kommen noch wieder.« »Aber dann trank er Branntwein hinten nach«, sagten die Töchter. »Oh, dann kommen sie niemals wieder«, heulte die Aalmutter. »Der Branntwein begräbt den Aal.« »Und deshalb muss man immer ein Gläschen Branntwein nach dem Essen trinken«, sagte der Aalhändler. Und diese Geschichte wurde der Flittergoldfaden, der Faden der guten Laune in Georgs Leben. Auch er wollte gern vor die Tür, den Fluss ein wenig hinauf. Das hieß, mit einem Schiffe in die weite Welt hinaus, und die Mutter sagte wie die Aalmutter, »Es gibt viele schlechte Menschen, viele Aalstecher. Aber ein wenig in die Dünen, ein wenig in die Heide hinaus musste er doch. Und es sollte geschehen. Er erlebte fröhliche Tage, die durch seine ganze Kinderzeit hindurch leuchteten. Die ganze Schönheit Jütlands, die Freude und der Sonnenschein der Heimat lag in ihnen. Er sollte zu einem Schmaus, freilich nur zu einem Leichenschmaus. Ein wohlhabender Verwandter der Fischerfamilie war gestorben. Sein Hof lag im Lande, östlich einen Strich gegen Norden, wie es hieß. Vater und Mutter wollten hinüber und Georg sollte mit. Von den Dünen ging es über Heide und Moorland zu den grünen Wiesen, wo der Xerum sich sein Bett gegraben hatte. Der Fluss der Aale, wo die Aalmutter mit ihren Töchtern wohnte, die die bösen Menschen fingen und in Stücke schnitten. Doch besser hatten die Menschen oft auch nicht gegen ihre Mitmenschen gehandelt. Der Ritter Bugge, welcher in dem alten Liede vorkommt und von schlechten Menschen ermordet wurde, obgleich man ihn den Guten nannte, wollte den Baumeister totschlagen lassen, der ihm das Schloss mit Turm und dicken Mauern an der Stelle erbaut hatte, wo Georg mit seinen Pflegeeltern stand, wo sich der Xerum in den Nissumfjord ergießt. Die Wälle waren noch zu sehen und rote Mauerreste ringsumher. Hier hat der Ritter Bugge, als der Baumeister abgereist war, zu seinem Knecht gesagt: Geh ihm nach und sage: Meister, der Turm fällt. Dreht er sich um, so schlägst du ihn tot und nimmst ihm das Geld wieder ab, das ich ihm gab. Dreht er sich aber nicht um, so lass ihn in Frieden ziehen. Der Knecht gehorchte und der Baumeister antwortete: Der Turm fällt nicht, aber einst wird vom Westen ein Mann in blauem Mantel kommen, der wird ihn zum Stürzen bringen. Das geschah 100 Jahre später. Da brach die Nordsee herein, der Turm fiel, aber der Besitzer des Hofes, Pröbjörn Güldenstierne, baute sich höher, wo die Wiese endet, ein neues Schloss. Und das steht noch jetzt. Das ist Nöre Fossborg. Dort musste Georg mit seinen Pflegeeltern vorbei. Von jener Stätte dort oben hatte man ihm in langen Winterabenden erzählt. Nun sah er den Hof mit dem doppelten Gräben, mit den Bäumen und Büschen. Wälle mit Farnkraut überwachsen erhoben sich stolz, aber am schönsten waren die hohen Lindenbäume, die fast bis zum Dachfirst reichten und die Luft mit süßem Duft erfüllten. Gegen Nordwesten, in einer Ecke des Gartens, stand ein großer Strauch mit Blüten wie Winterschnee und Sommergrün. Es war ein Fliederstrauch, der erste, den Georg in solcher Pracht blühen sah. Ihn und die Lindenbäume behielt Georg während seines ganzen Lebens in der Erinnerung als Dänemarks Duft und Schönheit, welche seine Kinderseele bis in das Alter bewahrte. Die Reise ging unaufhaltsam weiter. Nun reiste man bequemer, denn gerade in Nöre Vosborg, wo der Fliederbaum in Blüte stand, fanden sie Fahrgelegenheit. Sie trafen andere Gäste, die auch zum Begräbnisfest wollten, und zu diesen stiegen sie in den Wagen. Freilich mussten sie rückwärts sitzen, auf einer kleinen Holzkiste mit eisernen Beschlägen. Aber sie meinten, schlecht gefahren sei besser als gut gegangen. Die Fahrt ging über die wellige Heide. Die Ochsen, welche zogen, standen manchmal still, wenn sie an einem frischen Grasfleck zwischen dem Heidekraut kamen. Es war seltsam, weit draußen eine Rauchsäule zu sehen, die hin und her wogte und doch blasser als die Luft war. Man sah durch sie hindurch. Es war, als ob die Sonnenstrahlen über die Heide schwebten und tanzten. »Das ist der Lokemann, der seine Schafherde treibt«, sagten sie, und das war für Georg genug gesagt. Er meinte, ins Land der Märchen hineinzufahren, und doch war es Wirklichkeit. Wie still war es hier! Groß und weit lag die Heide wie ein kostbarer Teppich. Das Heidekraut stand in Blüte, die zypressengrünen Wacholderbüsche und die frischen Eichenschößlinge kamen wie Blumensträuße aus dem Heidekraut hervor. Es war gar zu verlockend, sich darin umherzutummeln, wenn nur nicht die vielen giftigen Schlangen wären. Von ihnen sprach man und von den vielen Wölfen, die es hier gegeben hatte, weshalb auch dieser Landstrich Kreis Wolfsburg genannt wurde. Der Alte, welcher fuhr, erzählte aus seines Vaters Zeit, wie die Pferde hier damals einen harten Kampf mit den jetzt ausgerotteten wilden Tieren gekämpft hätten. Als er eines Morgens hinausgekommen wäre, hätte eins der Pferde auf einem getöteten Wolfe gestanden, aber seine Beine wären gänzlich zerfleischt gewesen. Allzu schnell ging es über die raue Heide und durch den tiefen Sand. Sie hielten vor dem Trauerhause, das innen und außen voller Fremder war. Ein Wagen stand neben dem anderen, Pferde und Ochsen gingen auf der mageren Weide. Große Sandhügel erhoben sich wie daheim. Hinter dem Hofe erstreckten sie sich weit und breit. Wie waren die hergekommen? 3 Meilen landeinwärts und ebenso hoch und mächtig wie am Meeresstrand. Der Wind hatte sie aufgetürmt und fortgetrieben. Sie hatten auch ihre Geschichte. Trauergesänge wurden gesungen, einige Alte weinten, sonst wäre alles recht vergnügt gewesen, meinte Georg. Essen und Trinken gab es in Fülle, die schönsten fetten Aale, und auf die soll man ein Gläschen Branntwein trinken. Dann bleiben die Aale, hatte der Aalhändler gesagt, und dieses Wort wurde hier allerdings zur Tat. Georg war drinnen und draußen. Am dritten Tage fühlte sich Georg hier so heimisch wie zu Hause in den Dünen, wo er all seine früheren Tage verlebt hatte. Die Heide hier war an anderen Dingen reich. Hier wucherten Heidekraut, Erdbeeren und Bigbeeren. Groß und süß quollen sie hervor. Man musste sich in Acht nehmen, um sie nicht mit dem Fuße zu zerquetschen, dass der rote Saft von dem Heidekraut tröpfelte. Hier lag ein Hünengrab, dort ein anderes. Rauchsäulen stiegen in die stille Luft. Das wäre der Heidebrand, sagte man, der weithin durch den Abend leuchtete. Nun kam der vierte Tag. Der Leichenschmaus war zu Ende und sie wollten von den Landdünen wieder nach den Stranddünen zurück. »Unsere sind doch die richtigen«, sagte der Vater. »Diese haben keine Macht.« Und so wurde darüber gesprochen, wie sie hierher gekommen wären. Es war allen recht verständlich. Am Strande hatte man eine Leiche gefunden und die Bauern hatten sie auf dem Kirchhof gebracht. Da begannen die Sandwehen und das Meer brach gewaltsam herein. Ein kluger Mann der Gemeinde riet, das Grab zu öffnen und nachzusehen, ob nicht der Begrabene läge und auf seinem Daumen söge. Dann wäre es ein Meermann, den man begraben hätte. Das Meer würde das Grab aufbrechen und ihn holen. Das Grab wurde geöffnet. Er lag und sog an den Daumen und deshalb legte man ihn sofort auf eine Karre, spannte zwei Ochsen vor und wie von der Tarantel gestochen fuhren sie mit ihm über Heide und Moor zum Meere zurück. Da hörten die Sandwehen auf, aber die Dünen stehen noch jetzt. All dies hörte Georg und er behielt es aus den glücklichsten Tagen seiner Kindheit, aus den Tagen des Leichenschmauses. Schön ist es hinauszukommen, neue Gegenden und neue Menschen zu sehen, und Georg sollte noch weiter hinauskommen. Er war ein Kind noch, kaum 14 Jahre, da ging er zu Schiffe fort, kam hinaus und sah, was die Welt bietet. Er lernte böses Wetter und harte See, bösen Sinn und harte Menschen kennen. Er wurde Schiffsjunge. Schlechte Kost und kalte Nächte, Tauende und Faustschläge mussten ertragen werden. Es machte wohl das hochadlige spanische Blut, das sein Mund von zornigen Worten überschäumte. Aber es war am klügsten, sie bei sich zu behalten, und er hatte ein Gefühl, wie die Aale, die gehäutet, zerschnitten und in die Pfanne gelegt werden. »Ich komme wieder«, sprach es in ihm. Die spanische Küste, das Vaterland seiner Eltern, die Stadt selbst, wo er in Wohlstand und Glück hätte leben sollen, bekam er zu sehen. Aber er wusste nichts von seiner Heimat und seiner Verwandtschaft, und seine Familie wusste noch weniger von ihm. Der arme Schiffsjunge bekam keine Erlaubnis, an Land zu gehen, doch am letzten Tage, den das Schiff hier lag, kam er doch auf das feste Land. Einkäufe sollten gemacht werden und er sollte sie an Bord schleppen. Da stand nun Georg in seinen jämmerlichen Kleidern, die aussahen, als wären sie im Rinnstein gewaschen und im Schornstein getrocknet. Zum ersten Mal sah er, der Dünenbewohner, eine große Stadt. Wie hoch waren doch die Häuser, wie eng die Straßen, wie wimmelte es von Menschen. Einige drängten hierher, einige dorthin. Es war wie ein ganzer Mehlstrom von Städtern und Bauern, Mönchen und Soldaten. Das war ein Schreien und Rufen, ein Klingeln der Glocken von Eseln und Maultieren, und dazwischen läuteten die Kirchenglocken. Ertönte Sang und Klang, Hämmern und Klopfen, denn jeder Beruf hatte seine Werkstatt in der Tür oder auf der Straße. Dabei brannte die Sonne heiß, es war, als ob man in einem Backofen wäre, voller Mistkäfer und Maikäfer, voller Bienen und Fliegen, die summten und surrten. Georg wusste nicht, wo er ging noch stand. Da sah er gerade vor sich das mächtige Portal des Domes. Die Lichter strahlten aus den halbdunklen Schiffen und Weihrauchduft zog heraus. Selbst der ärmste, zerlumpteste Bettler wagte sich die Treppe hinauf. Der Matrose, dem Georg folgte, nahm seinen Weg quer durch die Kirche und Georg stand im Heiligtum. Farbenprächtige Bilder strahlten aus goldenem Grunde hervor. Die Mutter Gottes mit dem Jesuskinde stand auf dem Altar zwischen Blumen und Lichtern. Der Priester im Messgewand sang und schöne geputzte Chorknaben schwangen kostbare silberne Rauchgefäße. Das war eine Pracht, eine Herrlichkeit. Es durchströmte Georgs Seele und überwältigte ihn. Die Kirche und der Glaube seiner Eltern umfingen ihn und ließen eine Saite in seiner Seele erklingen, dass sich seine Augen mit Tränen füllten. Von der Kirche ging es zum Markt. Er musste einen Teil der Küchen- und Esswaren schleppen. Der Weg war nicht kurz. Er wurde müde und ruhte sich deshalb vor einem großen, prächtigen Hause aus, das Marmorsäulen, Statuen und breite Treppen hatte. Er lehnte seine Last auf die Mauer, aber da kam der Portier in Tressenrock, erhob den silberbeschlagenen Stock gegen ihn und jagte ihn fort, ihn, den Enkel des Hauses. Aber das wusste dort niemand, er am allerwenigsten. Und er kam an Bord, wurde gestoßen und fand harte Worte, wenig Schlaf und viel Arbeit. Das musste er erfahren, und es soll gut sein, wenn man in der Jugend Böses erduldet, sagt man. Ja, wenn das Alter dann nur besser wird. Die Zeit seiner Heuer war zu Ende. Das Fahrzeug lag wieder in Ringkjöbingfjord. Er kam ans Land und wieder heim zu den Husby-Dünen. Aber die Mutter war gestorben, während er auf der Reise gewesen war. Es folgte ein strenger Winter. Die Seestürme fuhren über Land und Meer. Man konnte kaum vorwärts kommen. Wie verschieden ist es doch in der Welt verteilt. Hier eisige Kälte und wirbelnder Schnee und in Spanien nur allzu starke brennende Sonnenhitze. Und doch, wenn hier ein ruhiger, frostklarer Tag war und Georg die Schwäne in großen Scharen über das Meer, über den Nissumfjord nach Nørrefossberg fliegen sah, schien es ihm, dass man hier die beste Luft atmete. Und wie schön war hier erst der Sommer. In Gedanken sah er die Heide blühen und mit reifen, saftigen Beeren bedeckt. Die Lindenbäume und Fliedensträucher bei der Nørrevossberg standen dann in Blüte. Dahin musste er doch noch einmal. Der Frühling stand vor der Tür. Die Fischerei begann. Georg half. Er war im letzten Jahre gewachsen und die Arbeit ging ihm rasch von der Hand. Leben war in ihm. Wasser treten konnte er, schwimmen und tauchen wie ein Fisch. Oft wurde er gewarnt, sich vor den Makrelenschwärmen zu hüten. Sie ergreifen den besten Schwimmer, ziehen ihn unter Wasser, fressen ihn und dann ist es aus mit ihm. Aber das wurde nicht Georgs los. Sein Nachbar in den Dünen war ein Bursche namens Morten. Mit ihm stand sich Georg gut und beide nahmen heuer auf einem Schiffe nach Norwegen und Holland. Niemals gab es Streitigkeiten zwischen den beiden. Aber sie können leicht kommen, und ist man nur ein wenig heftiger Natur, so macht man leicht zu starke Gebärden. Das tat Georg einst, als sie auf dem Schiffe sozusagen über nichts in Streit geraten waren. Sie saßen gerade hinter der Kajütenwand und aßen von einer leeren Tonne, die zwischen ihnen stand. Georg hatte sein Taschenmesser in der Hand. Er zückte es gegen Morten, während er kreideweiß wurde und der Hass ihm aus den Augen sah. Und Morten sagte nur, »So bist du auch einer von denen, die gleich mit dem Messer zur Hand sind.« Kaum war es gesagt, so fuhr Georgs Hand wieder zurück. Er sagte kein Wort, aß weiter und ging an seine Arbeit. Als er fertig war, ging er zu Morten und sagte, »Schlage mich nur gleich ins Gesicht, ich habe es verdient. Es war mir, als ob ein Topf in mir überkochen wollte.« »Lass es gut sein«, sagte Morten, und sie waren danach doppelt so gute Freunde. Als sie dann zu den Dünen heimkamen, ins jüdische Land, und erzählten, was sie erlebt hatten, wurde auch davon gesprochen, Georg könnte überkochen, aber der Topf in ihm wäre doch ganz anständig. Ein Jüte ist er ja nicht. Einen Jüten kann man ihn auch nicht nennen. Und das war witzig gesprochen von Morten. Jung und gesund waren alle beide, gut gewachsen und von starken Gliedern. Aber Georg war der Geschmeidigste. Droben in Norwegen ziehen die Bauern auf die Almen und lassen ihr Vieh auf den Bergen werden. An der jüdischen Westküste hat man inmitten der Dünen Hütten erbaut, die aus Schiffstrümmern gezimmert und mit Heidetorf und Heideplacken gedeckt sind. Die Schlafstellen liegen ringsum an den Wänden und hier wohnen und schlafen die Fischer schon frühzeitig im Frühling. Jeder hat seine Magd, seinen Lastesel, wie er sie nennt, und ihre Arbeit ist es, die Köder an die Angelhaken zu legen, die Fischer am Landungsplatze mit Warmbier zu empfangen und Essen aufzutragen, wenn sie müde nach Hause kommen. Die Lastesel schleppen die Fische aus den Booten und schneiden sie auf. Sie haben gar viel zu tun. Georg, sein Vater und ein paar andere Fischer und ihre Mägde hatten zusammen eine Hütte. Morten wohnte in der nächsten. Eine der Mägde, Else, hatte Georg von klein auf an gekannt. Sie vertrugen sich gut miteinander und passten in vielen Dingen gut zueinander. Aber äußerlich waren sie durchaus ungleich. Er war braun von Farbe und sie weiß mit flachsgelbem Haar. Ihre Augen waren so blau wie das Meer im Sonnenschein. Eines Tages, als sie beisammen gingen und Georg sie herzlich und fest bei der Hand hielt, sagte sie zu ihm: »Georg, ich habe etwas auf dem Herzen. Lass mich deine Magd sein. Denn du bist mir wie ein Bruder, aber Morten und ich sind Brautleute. Doch lohnt es sich nicht, mit anderen darüber zu sprechen.« Es war Georg, als ob sich der Dünensand unter ihm bewegte. Er sagte kein Wort, er nickte mit dem Kopfe, und das bedeutete dasselbe wie ja. Mehr bedurfte es nicht. Aber er fühlte plötzlich in seinem Herzen, dass er Morten nicht leiden konnte, und je länger er darüber nachdachte, und vorher hatte er niemals so an Else gedacht, desto klarer wurde es ihm, dass Morten ihm das Einzige gestohlen hatte, das er liebte. Und das war Else. Jetzt erst war es ihm klar geworden. Ist die See bewegt und die Fischer kehren in ihren Booten zurück, dann sieh, wie sie über die Riffe setzen. Einer der Männer steht vorn aufrecht, die anderen achten auf ihn und halten die Ruder still, welche sie vor der Riffe seitwärts auslegen, bis er ihnen das Zeichen gibt, dass die große Welle kommt, die das Boot hinüberheben soll. Und sie hebt es, dass man vom Lande aus den Kiel zu sehen glaubt. Im nächsten Augenblick ist es ganz von der See bedeckt, weder Boot noch Fischer noch Mast ist zu sehen. Man sollte glauben, das Meer hätte sie verschluckt. Aber im nächsten Augenblick kommt es wie ein mächtiges Seeungeheuer hervor, das die Wogen hinaufklimmt. Die Ruder bewegen sich wie seine gelenkigen Beine. Beim zweiten und dritten Riff geht es wie beim ersten, und nun springen die Fischer ins Wasser, ziehen das Boot ans Land und jeder Wellenschlag hilft ihnen und gibt dem Boote einen tüchtigen Stoß, bis sie es auf dem Strande haben. Ein falscher Befehl vor dem Riff, ein Zögern und sie leiden Schiffbruch. Dann wäre es mit mir und mit Morten vorbei. Dieser Gedanke kam Georg draußen auf dem Meere, wo sein Pflegevater ernstlich krank geworden war. Das Fieber schüttelte ihn. Es war ein wenig vor dem äußersten Riff, als Georg aufsprang. »Vater, lass mich«, sagte er, und sein Blick glitt über Morten und über die Brandung hin. Aber während sich jedes Ruder in den starken Händen bewegte und die größte Woge kam, sah er in das bleiche Gesicht seines Vaters und er vermochte der bösen Eingebung nicht nachzugeben. Das Boot kam heil über die Riffe und ans Land, aber der böse Gedanke lag ihm im Blute. Es kochte und schäumte in ihm. Jede kleine Faser, die in der Zeit ihrer Kameradschaft infolge Zwistigkeiten aus ihrem Freundschaftsbande ausgeraut war, kam ihm in die Erinnerung. Doch konnte er sie nicht zu einem Tau zusammenspleißen, und deshalb ließ er es sein. Morten hatte ihn beraubt, das fühlte er, und das war genug, um ihn zu hassen. Einige der Fischer bemerkten es, aber Morten nicht. Er war immer noch wie vorher, hilfsbereit und gesprächig, und dieses ein wenig zu viel. Georgs Vater musste sich zu Bett legen, und es wurde sein Sterbebett. Er starb eine Woche später. Und so erbte Georg das Haus in den Dünen. Zwar nur ein geringes Haus, aber es war doch immer etwas. So viel hatte Morten nicht. »Nun nimmst du wohl keine Heuer mehr, sondern bleibst immer bei uns, Georg«, sagte ein alter Fischer. Diesen Gedanken hatte Georg nicht. Er dachte gerade daran, sich ein wenig in der Welt umzusehen. Der Aalhändler aus Fjaltering hatte einen Onkel oben in Skagen. Er war Fischer, aber zugleich wohlhabender Kaufmann, der ein Schiff besaß. Es sollte ein lieber alter Mann sein, bei dem gut zu dienen wäre. Gammelhagen liegt an der Nordspitze Jütlands, so weit von Hus bis Dünen entfernt, wie man hierzulande nur kommen konnte. Und das war es gerade, was Georg am meisten gefiel. Er wollte nicht einmal bis zur Hochzeit Elses und Mortens bleiben, die in einigen Wochen sein sollte. Es wäre unklug, fortzugehen, meinte der Fischer. Nun, da Georg das Haus hätte, würde Else ihn sicherlich lieber nehmen. Georg gab darauf so kurze Antwort, dass es nicht leicht war, den Sinn zu erfassen. Aber der Alte führte Else zu ihm, sie sagte nicht viel, aber sie sagte, »Du hast das Haus, das muss man bedenken.« Und Georg bedachte gar viel. Das Meer schlägt hohe Wogen, das menschliche Herz oft höhere. Manche Gedanken, starke und schwache, gingen Georg durch Kopf und Herz. Und er fragte Else, »Wenn Morten ebenfalls ein Haus hätte, wen von uns beiden würdest du dann nehmen?« »Aber Morten hat keins und bekommt keins.« »Aber denke dir, dass er eins hätte.« »Ja, dann würde ich wohl Morten nehmen, denn ihn liebe ich. Aber davon kann man nicht leben.« Und Georg dachte die ganze Nacht an die Antwort. Es war etwas in ihm, worüber er sich aber keine Rechenschaft geben konnte. Aber er hatte einen Gedanken, und der war stärker als seine Liebe zu Else. Deshalb ging er zu Morten, und was er ihm sagte und tat, hatte er wohl überlegt. Er überließ ihm zu den billigsten Bedingungen das Haus. Er selbst wollte eine Heuer nehmen, dazu trieb es ihn. Und Else küsste ihn auf den Mund, als sie es hörte, denn sie liebte ja Morten am meisten. Ende von Teil 2 von Eine Geschichte aus den Dünen. Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg.